Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 541 an Goethe, Jena, den 30. November 1798. Ich bin es diese Tage her so gewohnt worden, dass Sie in der Abendstunde kamen und die Uhr meiner Gedanken aufzogen und stellten, dass es mir ganz ungewohnt tut, nach getaner Arbeit mich an mich selbst verwiesen zu sehen. Besonders wünschte ich, dass es uns nicht erst am letzten Tag eingefallen wäre, den chromatischen Kursus anzufangen, denn gerade eine solche reine Sachbeschäftigung gewährte mir eine heilsame Abwechslung und Erholung von meiner jetzigen poetischen Arbeit, und ich würde gesucht haben, mir in ihrer Abwesenheit auf meine eigene Weise darin fortzuhelfen. So viel bemerkte ich indessen, dass ein Hauptmoment in der Methode sein wird, den rein faktischen sowie den polemischen Teil aufs strengste von dem hypothetischen unterschieden zu halten, dass die Evidenz des Falles und die des newtonischen Falsums nicht in das Problematische der Erklärung verwickelt werde, und dass es nicht scheine, als wenn jene auch so wie diese einen gewissen Glauben postuliere. Es liegt zwar schon in ihrer Natur, die Sache und die Vorstellung wohl zu trennen, aber dem ungeachtet ist es kaum zu vermeiden, dass man eine gangbar gewordene Vorstellungsweise nicht zuweilen den Dingen selbst unterschiebt und aus einem bloßen Instrument für das Denken eine Realursache zu machen geneigt ist. Ihre lange Arbeit mit den Farben und der Ernst, den sie darauf verwendet, muss mit einem nicht gemeinen Erfolg belohnt werden. Sie müssen, da Sie es können, ein Muster aufstellen, wie man physikalische Forschungen behandeln soll, und das Werk muss durch seine Behandlung ebenso belehrend sein als durch seine Ausbeute für die Wissenschaft. Wenn man überlegt, dass das Schicksal dichterischer Werke an das Schicksal der Sprache gebunden ist, die schwerlich auf dem jetzigen Punkte stehen bleibt, so ist ein unsterblicher Name in der Wissenschaft etwas sehr Wünschenswürdiges. Heute endlich habe ich den Wallenstein zum ersten Mal in die Welt ausfliegen lassen und an Iffland abgeschickt. Die Kostüm werden Sie so gütig sein, ihm bald schicken zu lassen, weil er sie bald nötig haben könnte. Ich habe ihn vorläufig davon benachrichtigt. Meyern, den ich bestens grüße, bitte um Zurücksendung der quittierten Rechnung. Leben Sie recht wohl in Ihren jetzigen Zerstreuungen. Wie wünschte ich, dass Sie mir Ihre Muse, die Sie jetzt gerade nicht brauchen, zu meiner jetzigen Arbeit leihen könnten. Die Frau grüßt Sie bestens. Leben Sie wohl. S.C.H.